In der Sammlung des Herrn Povondra haben wir eine feuilletonistische, reichlich oberflächliche Schilderung dieser Festveranstaltung gefunden. Leider ist nur die Hälfte erhalten geblieben, der andere Teil ist irgendwie verloren gegangen. Nizza, 6. Mai. Im schönen, hellen Gebäude des Instituts für Mittelmeerstudien an der Promenade des Anglais geht es heute lebhaft zu. Zwei Agents de Police halten auf dem Gehsteig den Weg für die geladenen Persönlichkeiten frei, die über einen roten Läufer das freundliche, angenehm kühle Amphitheater betreten. Wir können den lächelnden Herrn Bürgermeister von Nizza ausmachen, den Herrn Präfekten mit Zylinder, einen General in azurblauer Uniform, Herren mit dem roten Knopf der Ehrenlegion, Damen eines gewissen Alters. Dieses Jahr herrscht die Modefarbe Terrakotta vor. Vizeadmiräle, Journalisten, Professoren und erhabene Greise aller Nationen, von denen es an der Côte d'Azur immer genug gibt. Plötzlich ein kleiner Zwischenfall. Unter all dieser Prominenz versucht ein merkwürdiges Geschöpf, scheu und unbeobachtet, hindurchzuschlüpfen. Von Kopf bis Fuß ist es in eine Art lange schwarze Pelerine oder einen Domino gehüllt. Vor den Augen hat es riesige schwarze Okulare und tappt eilig, unsicher zum überfüllten Vestibül. »Hey, wo?« rief einer der Polizisten. »Qu'est-ce que vous cherchez ici?« Aber da kommen bereits Universitätshonoratioren zu dem verschreckten Ankömmling und »Cher Doktor hin, cher Doktor her«. Das also ist Dr. Charles Mercier, der gelehrte Molch, der heute vor der Blüte der azurenen Küste vortragen soll. Schnell hinein, damit wir noch einen Platz im festlich erregten Auditorium ergattern. Auf dem Podium nimmt Monsieur Lemaire Platz, Monsieur Paul Mallory, der große Dichter, Madame Maria Di Mignano als Delegierte des Internationalen Instituts für intellektuelle Zusammenarbeit, der Rektor des Instituts für Mittelmeerstudien und andere offizielle Persönlichkeiten. Neben dem Podium steht das Pult für den Vortragenden und hinter ihm, nun ja, es ist wirklich eine Badewanne. Und zwei Funktionäre geleiten ein in einen langen Umhang gehülltes Geschöpf zum Podium. Ein etwas verlegener Applaus ertönt. Dr. Charles Mercier verneigt sich schüchtern und blickt unsicher um sich, wo er Platz nehmen solle. »Voilà, Monsieur«, flüstert einer der Funktionäre und weist auf die Badewanne. »Das ist für Sie.« Dr. Mercier schämt sich ganz offensichtlich fürchterlich, weiß nicht, wie er diese Aufmerksamkeit ablehnen könne. Er versucht, möglichst unauffällig in der Wanne Platz zu nehmen. In diesem Augenblick erhebt sich bereits Monsieur Lemaire und ergreift das Wort. »Meine Damen und Herren«, sagt er, »ich habe die Ehre, auf dem Boden der schönen Stadt Nice Dr. Charles Mercier willkommen zu heißen, den hervorragenden Repräsentanten des wissenschaftlichen Lebens unserer nahen Nachbarn, der Bewohner der Meerestiefen.« Dr. Mercier taucht mit der oberen Körperhälfte aus dem Wasser und verneigt sich tief. »Es ist das erste Mal in der Geschichte unserer Zivilisation, dass Meer und Festland einander die Hand zur intellektuellen Zusammenarbeit reichen. Bisher stand das geistige Leben vor einer unüberwindlichen Barriere, dem Weltmeer. Wir konnten es überwinden. Wir konnten mit unseren Schiffen darüber in alle Richtungen hinwegsegeln, aber unter seine Oberfläche, meine Damen und Herren, konnte die Zivilisation nicht vordringen. Dieses kleine Stück Festland, auf dem die Menschheit lebt, war bisher von einem jungfräulichen und wilden Meer umspült. Und es war ein schöner Rahmen, zugleich aber auch eine ewige Grenze. Auf der einen Seite die emporstrebende Zivilisation, auf der anderen die ewige und unveränderliche Natur. Diese Schranke, meine sehr verehrten Zuhörer, fällt nun. Beifall. Uns, den Kindern dieser großen Zeit, ist das unvergleichliche Glück zuteil geworden, Augenzeuge dessen zu sein, wie unsere geistige Heimat größer wird, wie sie die eigenen Ufer überschreitet, dem alten, gebildeten Festland einen modernen und zivilisierten Ozean hinzufügt. Welch zauberhaftes Schauspiel! Bravo! Meine Damen und Herren, erst mit der Entstehung der ozeanischen Kultur, deren eminenten Repräsentanten wir die Ehre haben, heute in unserer Mitte zu begrüßen, ist unsere Erdkugel zu einem wahrlich und zur Gänze zivilisierten Planeten geworden. Begeisterter Applaus. Dr. Mercier erhebt sich in seiner Wanne und verneigt sich. Mein teurer Doktor und großer Wissenschaftler, wandte sich dann Monsieur Lemaire an Dr. Mercier, der, an den Rand der Wanne gelehnt, ergriffen mit den Kiemen zuckt. »Sie werden Ihren Landsleuten und Freunden auf dem Meeresgrund unsere Glückwünsche, unsere Bewunderung und unsere wärmsten Sympathien überbringen können. Sagen Sie ihnen, unseren Nachbarn im Meer, dass wir in ihnen den Vortrupp des Fortschritts und der Gelehrsamkeit begrüßen, den Vortrupp, der Schritt für Schritt die unendlichen Weiten des Meeres kolonisieren und auf dem Grund des Ozeans eine neue Kulturwelt errichten wird. Ich sehe schon ein neues Athen und ein neues Rom in den Tiefen des Meeres entstehen. Ich sehe dort ein neues Paris mit seinem Meereslouvre und einer Meeressorbonne erstehen, mit unterseeischen Arc de Triomphs und Grabmälern des unbekannten Soldaten, mit Theatern und Boulevards, und gestatten Sie mir, auch meinen geheimsten Gedanken zu offenbaren. Ich hoffe, dass vis-à-vis unserem teuren Nice in den blauen Wellen des Mittelmeers ein neues, ruhmreiches Nice entsteht. Ihr Nice, das mit seinen herrlichen unterseeischen Straßen, Parks und Promenaden unsere Côte d'Azur säumen wird. Wir wollen Sie kennenlernen und wir wollen, dass auch Sie uns kennenlernen. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass die engere wissenschaftliche und gesellschaftliche Beziehung, die wir heute unter so glücklichen Auspizien eröffnen, unsere Völker zu einer immer engeren kulturellen und politischen Zusammenarbeit führen wird. Im Interesse der ganzen Menschheit, im Interesse des Weltfriedens, des Wohlstands und des Fortschritts. Lang anhaltender Beifall. Jetzt erhebt sich Dr. Charles Mercier und versucht, dem Bürgermeister und Abgeordneten von Nizza mit einigen Worten zu danken. Aber einerseits ist er zu ergriffen, andererseits hat er eine etwas merkwürdige Aussprache. Von seiner Rede konnte ich nur einige wenige mit großer Anstrengung hervorgebrachte Worte erhaschen. Wenn ich mich nicht irre, war dies sehr geehrt, kulturelle Beziehungen und Victor Hugo. Daraufhin verbarg er sich wieder, ganz offensichtlich völlig aus dem Gleichgewicht gebracht, im Bottich. Das Wort ergreift Paul Mallory. Was er vorträgt, ist keine Rede, sondern ein hymnisches Gedicht von tiefster Philosophie durchdrungen. »Ich danke meinem Schicksal«, sagt er, »dass ich die Erfüllung und Bestätigung einer der schönsten Legenden der gesamten Menschheit erleben durfte. Es ist eine wunderbare Erfüllung und Bestätigung. Anstelle des verschwundenen mythischen Atlantis erblicken wir staunend ein neues Atlantis, das aus den Wellen aufsteigt. Teurer Kollege Mercier, Sie, der Sie ein Dichter der räumlichen Geometrie sind und Ihre gelehrten Freunde, Sie sind die ersten Botschafter dieser neuen Welt, die sich aus dem Meer erhebt, keine schaumgeborene Aphrodite, sondern Pallas Anadyomene. Jedoch weitaus wunderbarer und unvergleichlich geheimnisvoller ist, dass dieses Schluss fehlt. Bei dieser Manifestation war auch Madame Maria Di Mineanu als Delegierte der Genfer Organisationen anwesend. Diese hervorragende und generöse Dame war von dem bescheidenen Auftreten und der Gelehrsamkeit des Dr. Mercier so gerührt, dass sie es zur Aufgabe ihres unermüdlich tätigen Lebens machte, die Aufnahme der Molche in den Völkerbund zu erwirken. Vergeblich erklärten die Staatsmänner der beredten und energischen Dame, dass die Salamander nicht Mitglieder des Völkerbundes werden könnten, weil sie nirgends auf der Welt über eine eigene staatliche Souveränität oder ein eigenes Staatsgebiet verfügten. Madame Di Mineanu begann den Gedanken zu verkünden, dass also die Molche irgendwo ein freies Gebiet und einen eigenen Unterseestaat bekommen müssten. Diese Idee war allerdings ziemlich unwillkommen, wenn nicht gar bedenklich. Zum Schluss wurde jedoch eine glückliche Lösung gefunden, wonach beim Völkerbund eine besondere Kommission zum Studium der Molchfrage eingerichtet wurde, in die auch zwei Molche als Delegierte eingeladen wurden. Als erster wurde auf Drängen von Frau Di Mineanu Dr. Charles Mercier aus Toulon berufen, der zweite war dann ein gewisser Don Mario, ein Vetter und gelehrter Molch aus Kuba, der wissenschaftlich auf dem Gebiet des Plankton tätig war. Damit erreichten die Molche die bis dahin höchste internationale Anerkennung ihrer Existenz. In den Papieren des Herrn Povandra ist ein etwas undeutliches Zeitungsbild erhalten geblieben, auf dem die beiden Molchdelegierten über eine Treppe auf dem Quai du Mont Blanc dem Genfer See entsteigen, um sich in die Sitzung der Kommission zu begeben. Es scheint also, dass sie offiziell direkt im Lac Le Mans untergebracht worden waren. Was die Genfer Kommission zum Studium der Molchfrage betrifft, so vollbrachte sie ein großes und verdienstvolles Werk, insbesondere indem sie alle brenzlichen, politischen und wirtschaftlichen Fragen sorgfältig ausklammerte. Sie tagte permanent über eine Reihe von Jahren und hielt mehr als 1300 Sitzungen ab, in denen man fleißig über die internationale Vereinheitlichung der die Molche betreffenden Terminologie verhandelte. Auf diesem Gebiet herrschte nämlich ein hoffnungsloses Chaos. Neben den wissenschaftlichen Bezeichnungen Salamandra, Molche, Batrachus und ähnlichem, die man als ziemlich unhöflich zu empfinden begann, wurde eine ganze Reihe anderer Namen vorgeschlagen. Tritone, Neptuniden, Tedüden, Nereide, Atlanten, Ozeaniker, Poseidone, Lemuren, Pontiker und so weiter. Die Kommission zum Studium der Molchfrage sollte aus all diesen Bezeichnungen den geeignetsten Namen auswählen und sie befasste sich damit eifrig und gewissenhaft bis ans Ende des Molchzeitalters. Eine endgültige und einmütige Einigung erzielte sie allerdings nicht. Wir erleben die Salamander also bei einem mächtigen und steten Aufschwung. Ihre Zahl wird bereits auf 7 Milliarden geschätzt. Sie haben bereits über 60% aller Küsten der Welt besiedelt. Nur noch die polaren Küsten sind unbewohnt. Hand in Hand mit ihrem materiellen Aufschwung geht auch ihr zivilisatorischer Fortschritt. Sie treten der Reihe der gebildeten Völker mit Schulpflicht bei und können sich mit vielen hunderten Unterseezeitungen brüsten, die in Millionenauflagen erscheinen. Mit mustergültig aufgebauten wissenschaftlichen Instituten und so weiter. Dass dieser kulturelle Aufschwung nicht immer und überall reibungslos und ohne inneren Widerstand vor sich ging, versteht sich von selbst. Wir wissen zwar außerordentlich wenig über die inneren Angelegenheiten der Molche, aber aus einigen Anzeichen kann man schließen, dass unter dem Meeresspiegel über längere Zeit ein anhaltender und leidenschaftlicher Streit zwischen Altmolchen und Jungmolchen tobte. Die Jungmolche sprachen sich offenbar für einen Fortschritt ohne Abstriche und Einschränkungen aus und verlangten, dass man auch unter Wasser alle festländische Bildung mit allem nachhole, was dazugehört. Demgegenüber scheint es, dass die Altmolche, konservativ, am natürlichen Molchtum festhielten und die alten guten tierischen Bräuche und Instinkte nicht aufgeben wollten. Und zweifellos verurteilten sie die fieberhafte Gier nach Neuheiten und erblickten darin eine dekadente Erscheinung und den Verrat an den ererbten molchischen Idealen. Sicher eiferten sie auch gegen fremde Einflüsse, denen die heutige verführte Jugend blindlings unterliegt, und fragten, ob diese Nachäffung der Menschen eines stolzen und selbstbewussten Molches würdig sei. Zweifellos herrschten alle Voraussetzungen für einen lebhaften Generationenkonflikt und tiefgreifende geistige Revolutionen in der Entwicklung der Salamander. Bedauerlicherweise können wir keine näheren Einzelheiten bringen. Wir hoffen aber, dass die Molche ihr Bestmögliches aus diesen Konflikten gemacht haben. Wir finden die Salamander also jetzt auf dem Weg zur höchsten Blüte. Aber auch die Menschenwelt erfreut sich einer ungeahnten Prosperität. Eifrig baut man neue Küsten, auf den alten Untiefen entstehen neue Festländer, mitten im Ozean erheben sich künstliche Luftverkehrsinseln, aber all das ist nichts im Vergleich zu den gewaltigen technischen Projekten des totalen Umbaus unserer Erdkugel, die nur darauf warten, von jemandem finanziert zu werden. Die Molche arbeiten ohne Unterlass in allen Meeren und an den Rändern aller Festländer, solange es Nacht ist. Es scheint, dass sie zufrieden sind und nichts für sich verlangen, außer zu tun zu haben und die Küsten mit Löchern und Gängen für ihre dunklen Ubikationen anbohren zu dürfen. Sie besitzen unterseeische und unterirdische Städte auf dem Meeresgrund in Tiefen von 20 bis 50 Metern. Sie haben ihre überfüllten Fabrikviertel, Häfen, Verkehrsadern und Millionen Agglomerationen. Kurz, sie haben ihre mehr oder minder unbekannte, aber technisch, wie es scheint, fortgeschrittene Welt. Sie besitzen zwar keine Hochöfen und Hüttenwerke, aber die Menschen liefern ihnen Metalle im Austausch gegen ihre Arbeit. Sie besitzen zwar keine Sprengstoffe, aber die Menschen verkaufen sie ihnen. Ihr Treibstoff ist das Meer mit seinen Gezeiten, mit seinen Unterwasserströmungen und Temperaturunterschieden. Die Turbinen werden ihnen zwar von den Menschen geliefert, aber sie verstehen sie zu gebrauchen. Und was sonst ist denn Zivilisation als die Fähigkeit, Dinge zu gebrauchen, die ein anderer erfunden hat? Sie haben zwar keine Musik oder Literatur, aber sie kommen ohne sie vorzüglich aus. Und die Menschen beginnen zu erkennen, dass dies von den Salamandern wundervoll modern ist. Siehe da, schon kann der Mensch bei den Molchen so manches lernen. Kein Wunder, sind denn die Molche nicht ungemein erfolgreich? Und woran sonst sollen sich die Menschen ein Beispiel nehmen, wenn nicht am Erfolg? Noch nie in der Geschichte der Menschheit wurde so viel produziert, gebaut und verdient wie in dieser großen Zeit. Es hilft nichts. Mit den Molchen kam ein gewaltiger Fortschritt in die Welt und ein Ideal, das Quantität heißt. Wir, die Menschen des Molchzeitalters, sagt man mit berechtigtem Stolz. Wie will das veraltete menschliche Zeitalter mit seinem saumseligen, läppischen und nutzlosen Kleinkram, genannt Kultur, Kunst, reine Wissenschaft oder sonst wie, dagegen anstinken? Echte, bewusste Menschen des Molchzeitalters vertrödeln ihre Zeit nicht mehr mit tiefsinnigem Sinnieren über das Wesen aller Dinge. Sie werden sich nur um ihre Zahl und die Massenproduktion kümmern. Die Zukunft der Welt beruht darin, dass Produktion und Konsum ständig steigen, weswegen es immer mehr Molche geben muss, damit sie noch mehr herstellen und fressen können. Die Molche sind schlicht die Menge an sich. Ihre epochemachende Tat beruht darin, dass es so viele davon gibt. Erst jetzt kann der menschliche Scharfsinn voll wirksam werden, denn er kann mit höchsten Produktionskapazitäten und Umsatzrekorden arbeiten. Kurz und gut, es ist eine große Zeit. Was fehlt also noch, damit bei allgemeiner Zufriedenheit und Prosperität das glückliche neue Zeitalter verwirklicht werde? Was steht dem ersehnten Utopia im Wege, in dem alle jene technischen Triumphe und wunderbaren Errungenschaften geerntet werden, die sich dem menschlichen Wohlstand und dem molchischen Fleiß eröffnen, immer weiter bis ins Unabsehbare? Wahrlich nichts. Denn nun wird der Molchhandel auch von staatsmännischer Weitsicht gekrönt werden, die darauf achtet, dass es einmal im Räderwerk der neuen Zeit nicht knirscht. In London tritt eine Konferenz der Seemächte zusammen, bei der die internationale Konvention über die Salamander ausgearbeitet und gebilligt wird. Die hohen Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig, dass sie ihre Molche nicht in die souveränen Gewässer anderer Staaten entsenden werden, dass sie nicht zulassen werden, dass ihre Molche auf irgendeine Art die territoriale Integrität oder die anerkannte Interessensphäre irgendeines anderen Staates verletzen, dass sie sich auf keinerlei Art und Weise in die Molchangelegenheiten anderer Seemächte einmischen werden, dass sie sich im Falle eines Zusammenstoßes zwischen den eigenen und fremden Salamandern dem Haager Schiedsgericht unterwerfen. dass sie die eigenen Molche mit keiner Waffe ausrüsten werden, die über das Kaliber der üblichen Unterwasserpistole gegen Haie hinausgeht, dass sie nicht zulassen werden, dass ihre Molche engere Beziehungen irgendwelcher Art zu Salamandern anknüpfen, die einer anderen staatlichen Souveränität unterstehen, dass sie mit Hilfe der Molche keine neuen Festländer bauen und ihre Territorien ohne vorherige Zustimmung durch die ständige Seerechtskommission in Genf nicht erweitern werden und so weiter. Mit diesem internationalen Akt, schrieb Monsieur Jules Sauerstoff in Le Temps, ist die Zukunft der Molche und die friedliche Entwicklung der Menschheit für Jahrzehnte sichergestellt. Wir gratulieren der Londoner Konferenz zur erfolgreichen Beendigung ihrer schwierigen Beratungen. Wir gratulieren auch den Molchen dazu, dass sie durch den gegebenen Status unter dem Schutz des Haager Gerichtshofs stehen. Jetzt können sie in Ruhe und Vertrauen ihrer Arbeit und ihrem unterseeischen Fortschritt nachgehen. Es sei hier besonders hervorgehoben, dass die Entpolitisierung des Molchproblems, die in der Londoner Konvention Ausdruck findet, eine der wichtigsten Garantien für den Weltfrieden ist. Insbesondere die Entwaffnung der Salamander verringert die Wahrscheinlichkeit unterseeischer Konflikte zwischen einzelnen Staaten. Tatsache ist, dass, wenn es auch so zahlreiche Grenz- und Machtstreitigkeiten auf fast allen Kontinenten gibt, dem Weltfrieden wenigstens von der See her keine aktuelle Gefahr droht. Aber auch auf dem Festland scheint jetzt der Friede besser als je zuvor gesichert zu sein. Die Seestaaten sind voll mit der Errichtung neuer Küsten beschäftigt und können ihre Gebiete ins Weltmeer ausdehnen, statt ihre Grenzen auf dem Festland zu verschieben. Es wird nicht mehr nötig sein, mit Eisen und Gas um jeden Zollbreit Boden zu kämpfen. Die schlichten Spitzhacken und Schaufeln der Molche genügen, damit sich jeder Staat so viel Territorium bauen kann, wie viel er braucht, und diese friedliche Arbeit der Molche für Frieden und Wohlstand aller Völker wird eben von der Londoner Konvention garantiert. Noch nie war die Welt dem dauernden Frieden und friedlichen, zwar aber ruhmvollen Aufschwung so nahe wie gerade jetzt. Statt vom Molchproblem, über das schon so viel geredet und geschrieben worden ist, wird man nun wohl mit Recht vom goldenen Zeitalter der Molche sprechen. Herr Povondra liest wieder Zeitung. Nichts zeigt einem so deutlich, wie die Zeit vergeht, wie die Kinder. Wo ist der kleine Franzi geblieben, den wir, es ist doch noch gar nicht so lange her, über den linken Donauzuflüssen verlassen haben? Wo steckt denn der Franzi wieder, brummt Herr Povondra und schlägt seine Abendzeitung auf. Wo denn schon, wie immer, bemerkt Frau Povondra, über ihr Nähzeug gebeugt. Da ist er wieder in deinem Weibsstück her, sagt Herr Povondra streng. Verflixter Junge, er ist kaum 30 und keinen Abend daheim. Wie viel Socken er dabei zerreißt, seufzt Frau Povondra und stülpt eine weitere hoffnungslose Socke über den hölzernen Stopfpilz. »Was soll ich damit nur anfangen?« überlegt sie laut über dem ausgedehnten Loch an der Ferse, das mit seiner Form an die Insel Ceylon erinnert. »Am besten wegschmeißen«, meint sie kritisch, setzt aber nach einer längeren strategischen Überlegung die Nadel doch entschlossen an der Südspitze Ceylons an. Dann herrschte jene würdevolle Stille vor dem häuslichen Herd, die Vater Povondra so teuer war. Nur die Zeitung raschelt ab und zu, worauf stets der rasch durchgezogene Faden antwortet. »Haben Sie ihn schon?« fragt Frau Povondra. »Wen denn?« »Den Mörder, der das Frauenzimmer umgebracht hat.« »Was kümmert mich dein Mörder?« knurrt Herr Povondra etwas angewidert. Hier lese ich gerade, dass es zwischen Japan und China zu Spannungen gekommen ist. Das ist eine ernste Angelegenheit. Dort ist es immer eine ernste Angelegenheit. Ich glaube, dass Sie ihn nicht bekommen werden, meint Frau Povondra. Ja, wen denn? Den Mörder? Wenn jemand ein Frauenzimmer umbringt, dann kriegen Sie ihn selten. Der Japaner sieht es nicht gern, wenn China den gelben Fluss reguliert. Das ist Politik. Solange dort der gelbe Fluss Unheil anrichten kann, gibt es in China jeden Augenblick Überschwemmungen und Hungersnot. Und das schwächt den Chinesen, weißt du? Gib mir mal die Schere, Mutter. Ich schneide mir das aus. Warum? Aber ich lese da, dass 2 Millionen Molche am gelben Fluss arbeiten. Das ist viel, nicht wahr? Das will ich meinen. Bestimmt werden sie von Amerika bezahlt. Deswegen möchte der Mikado dort seine eigenen Molche einsetzen. Sieh mal einer an. Ja, was denn? Da schreibt der Petit Parisien, dass sich das Frankreich nicht gefallen lassen kann. Und das stimmt. Ich würde mir das auch nicht gefallen lassen. Und was würdest du dir nicht gefallen lassen? Wenn Italien die Insel Lampedusa erweitert. Das ist ein schrecklich wichtiger strategischer Punkt. Weißt du, der Italiener könnte von Lampedusa aus Tunesien bedrohen. Der Petit Parisien schreibt da, dass der Italiener, also aus diesem Lampedusa, eine Seefestung ersten Ranges bauen möchte. Angeblich soll er dort 60.000 bewaffnete Molche halten. Das ist bedenklich. 60.000, das sind 3 Divisionen, Mutter. Ich sage schon immer, im Mittelmeer, da gibt es noch mal was. Gib her, ich schneide mir das aus. Unterdessen war Ceylon unter der fleißigen Hand Frau Povondras auf die Ausmaße der Insel Rhodos zusammengeschrumpft. Und England, sinniert Vater Povondra, wird auch Schwierigkeiten bekommen. Im Unterhaus wurde erklärt, dass Großbritannien bei diesen Wasserbauten angeblich hinter den anderen Staaten zurückbleibe, dass angeblich andere Kolonialmächte um jeden Preis neue Küsten und Festländer bauen, während die britische Regierung in ihrem konservativen Misstrauen zu den Molchen, das stimmt, Mutter, die Engländer sind furchtbar konservativ, Wundert mich gar nicht, dass sie von anderen Staaten überholt werden. Herr Povondra nickt ernst. Und Frankreich erweitert seine Küsten bei Calais. Jetzt schlagen die Zeitungen in England Alarm, dass Frankreich über den Kanal schießen wird, wenn der Kanal enger wird. Was haben Sie jetzt davon? Hätten Sie doch selber Ihre Küsten bei Dover erweitert. Dann könnten Sie auf Frankreich schießen. Warum sollten sie schießen? Das verstehst du nicht. Das hat militärische Gründe. Ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn es da einmal losgehen sollte. Da oder irgendwo anders. Das ist doch klar. Jetzt, wegen der Molche, da ist die Weltlage ganz anders, Mutter. Ganz anders. Ach, du meinst, dass es Krieg geben könnte? Fragte Frau Povondra besorgt. Ich meine, wegen unserem Franzi, dass der da gehen müsste. Krieg? Meinte Vater Povondra. Es wird einen Weltkrieg geben müssen, damit sich die Staaten das Meer aufteilen können. Aber wir bleiben neutral. Jemand muss doch neutral bleiben, damit er den anderen Waffen und alles liefern kann. So ist es, beschloss Herr Povondra. Aber was versteht ihr Weiber nicht? Frau Povondra kniff die Lippen zusammen und vollendete mit raschen Stichen die Tilgung der Insel Ceylon aus Franzis Socke. Und wenn ich bedenke, ließ sich Vater Povondra mit kaum unterdrücktem Stolz vernehmen, dass es diese drohende Situation ohne mich nicht geben würde. Hätte ich damals diesen Kapitän nicht bei Herrn Bondi vorgelassen, würde die ganze Geschichte anders aussehen. Ein anderer Portier hätte ihn gar nicht erst reingelassen, aber ich habe mir gesagt, ich nehme das auf meine Kappe. Und jetzt siehst du, was für Schwierigkeiten damit solche Staaten wie England oder Frankreich haben. Und da wissen wir noch gar nicht, was daraus einmal werden kann. Herr Povondra zog erregt an seiner Pfeife. Ja, so ist es, meine Liebe. Die Zeitungen sind voll von den Molchen. Da, schon wieder. Vater Povondra legte die Pfeife weg. Da steht, dass bei der Stadt Kankesanturai auf Ceylon die Molche ein Dorf überfallen haben. Angeblich haben die Eingeborenen dort zuvor ein paar Molche umgebracht. Es wurde Polizei und eine Abteilung eingeborener Soldaten eingesetzt, las Herr Povondra laut vor, worauf es zu einem regelrechten Schusswechsel zwischen den Molchen und den Menschen kam. Auf Seiten der Soldaten gab es mehrere Verletzte. Vater Povondra legte die Zeitung weg. »Das gefällt mir nicht, Mutter.« »Warum?« wunderte sich Frau Povondra und klopfte mit der umgekehrten Schere sorgfältig und befriedigt auf die Stelle, wo sich einst die Insel Ceylon befunden hatte. »Ist doch nichts dabei?« »Ich weiß nicht«, stieß Vater Povondra hervor und begann erregt im Zimmer auf- und abzugehen. »Aber das gefällt mir nicht. Nein, das sehe ich nicht gern. Schießereien zwischen Menschen und Molchen, das sollte es nicht geben.« »Vielleicht haben sich die Molche nur gewehrt«, beschwichtigte Frau Povondra und legte die Socken weg. »Das ist es ja«, brummte Herr Povondra beunruhigt. »Sobald die Biester einmal anfangen, sich zu wehren, wird es schlimm. Das ist das erste Mal, dass sie so etwas...« »Teufel, das sehe ich nicht gern.« Herr Povondra blieb stehen. »Ich weiß nicht, aber vielleicht hätte ich damals den Kapitän doch nicht bei Herrn Bondi vorlassen sollen.«